Auch Abwesenden gegenüber loyal sein. Den Abwesenden gegenüber loyal zu sein, ist eine der schwierigsten Einzahlungen überhaupt, aber auch einer der besten Prüfsteine für den Charakter und die Tiefe der Bindung bei einer Beziehung. Das gilt besonders, wenn alle sich daran zu beteiligen scheinen, über jemanden, der nicht da ist, herzufallen. Dann können Sie ohne Selbstgerechtigkeit den Mund aufmachen und einfach sagen, das sehe ich anders. Oder, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Oder, da könnten Sie recht haben, lassen Sie uns mit ihm darüber sprechen. Dadurch bringen Sie unmittelbar zum Ausdruck, dass Integrität Loyalität ist, den Abwesenden wie den Anwesenden gegenüber. Auch wenn Sie es vielleicht nicht zugeben, werden alle Anwesenden Sie innerlich bewundern und respektieren. Sie wissen dann nämlich, dass Sie auch Ihnen gegenüber loyal sein werden, wenn Sie nicht da sind. Falls Loyalität für Sie aber ein höherer Wert als Integrität ist und Sie mitmachen und in die negativen Worte der anderen einfallen, wird jeder der Anwesenden wissen, dass Sie unter Druck und Stress auch schlecht über ihn selbst reden würden. Ich habe einmal ein Meeting in einem großen Unternehmen geleitet, bei dem die Führungskräfte über verschiedene Personalangelegenheiten sprachen. Sie schienen sich über die Schwächen eines bestimmten Menschen völlig einig zu sein und fingen sogar an, Witze über ihn zu machen, und zwar auf eine Weise, die in seiner Anwesenheit undenkbar gewesen wäre. Später kam einer der Top-Manager zu mir und sagte, er könne der Wertschätzung und Zuneigung, die ich für ihn gezeigt habe, jetzt zum ersten Mal vertrauen. Ich fragte, wieso denn? Und er antwortete, weil sie sich, als wir bei unserem Meeting über jenen Mann hergezogen sind, gegen den Strom stemmten und sich mit echter Fürsorge und Rücksicht für ihn eingesetzt haben. Ich wollte wissen, weshalb ihn das so stark beeindruckt hatte. Er sagte, weil ich ähnliche Schwächen habe, nur noch schlimmer. Niemand weiß etwas davon, nicht einmal Sie. Daher habe ich, wenn Sie Ihre Wertschätzung für mich und Ihren Respekt vor mir gezeigt haben, immer gedacht, aber Sie verstehen das ja nicht. Heute spüre ich, dass Sie es doch verstehen würden. Ich habe das Gefühl, dass Sie mir gegenüber auch loyal sein würden, wenn ich nicht da wäre, dass Sie sich für mich einsetzen würden und dass ich Ihnen vertrauen und Ihnen Ihre Freundlichkeit glauben kann. Der Schlüssel zu vielen ist oft der eine. Wie man den einen in seiner Abwesenheit und in seiner Gegenwart respektiert und über ihn spricht, zeigt den vielen, wie man sie selbst in ihrer Abwesenheit und in ihrer Gegenwart respektieren und über sie reden würde.